الصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني هذا من لقاءات العمر، وذلك أننا في هذا المجلس نلتقي بإخوة لنا ممن أسلموا قبل ذلك وممن أسلموا أو نطق الشهادة معي. فيعني أحببت أن نجلس معا ونسألهم عن حياتهم، وهل تغيرت بعد الإسلام أم لا، ويعني مع أسئلة أخرى كثيرة ستأتي من خلال كلامهم بإذن الله تبارك وتعالى. وأخونا أبو جبريل سيترجم وأنا أسأل. والآن معنا أخونا موسى وأخونا داود، كلاهما أسلم قبل ذلك. موسى له قصة عجيبة، يعني هو الآن لم يكمل 19 عاما وأسلم منذ عامين، ولكن استطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن يكون سببا في إسلام أخته وأمه وزوج أمه وجدته، وهذا كما قلت يعني لم يصل إلى 19 ربيعا يعني من عمره. كيف استطاع هذا الفتى بهذه الهمة وبمحبته لدين الله سبحانه وتعالى وشعوره بالسعادة التي لم يكن يشعر إطلاقا بها قبل ذلك، كيف كان كل ذلك؟ فنرحب أولا بأخينا موسى ونبدأ نسأله يعني كيف أسلم، يعني ما الذي أعجبه في الإسلام؟ هل قرأ مثلا كتابا؟ هل حدث محاورة بينه وبين أحد آخر مثلا؟ هل تعرض لموقف يأس فيه فدله أحد على الإسلام؟ هنا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Also Sheikh hat seine Rede angefangen, indem er gesagt hat, dass wir uns heute getroffen haben, um mit Leuten zu reden, die schon den Islam vorher angenommen haben, Leute, die mit ihm den Islam angenommen haben. Und er wollte dich jetzt fragen, weil deine Geschichte ist wirklich bemerkenswert. Dein Bruder nimmt den Islam an, deine Mutter nimmt den Islam an, der Mann deiner Mutter nimmt den Islam an und deine Großmutter nimmt den Islam an. Aber was war der Grund, der dich zum Islam gebracht hat? War das eine Zweifel, wo du vielleicht in einer Notsituation warst und du hast keinen Ausweg mehr gefunden? War der Grund für den Islam etwas, was du gelesen hast? Was hat dich zum Islam gebracht? Also meine Geschichte bzw. mein Weg zum Islam ist, könnte man vielleicht wirklich sagen, gewissermaßen aus einer Notsituation heraus entstanden. Lass kurz eins fügen. Ich bin vor ungefähr 2 Jahren nach Dortmund gezogen und vorher habe ich an der holländischen Grenze gewohnt. Ja. Und zu dieser Zeit, wo ich mich noch an der holländischen Grenze befunden habe, sage ich mal, sind viele Dinge in meiner Jahiliya passiert, die nicht gut sind, die nicht gut für mich waren. Aber subhanallah, aus diesem Weg heraus bin ich dann jedenfalls schicksalsmäßig nach Dortmund gekommen und dort hat dann quasi so die Geschichte des Islam in meinem Leben seinen Platz gefunden und seinen Lauf genommen, könnte man so sagen. Ja, wo ich in Dortmund war, musste ich eine Maßnahme besuchen, ja, weil ich erstens mich weiterbilden musste, ja, und jedenfalls auch Geld verdienen musste. Und subhanallah, in dieser Maßnahme hatte ich einen Lehrer und der ist also Iraner und er ist vom Islam zum Buddhistentum gekehrt. Allahu Akbar. Und ich sag mal, wir hatten Unterricht gehabt und dann habe ich auch daran teilgenommen und dann haben die muslimischen Jugendlichen, die selber auch einigermaßen, sag ich mal, Jahil sind, leider, mit ihm diskutiert. Ja, aber wie können sie von einem Gott in Polygamie und so weiter? Und Spanla, ich habe damals so zugehört, aber ich wusste im Endeffekt gar nicht, wovon die reden. Aber irgendwie, das hat Sinn ergeben, was die gesagt haben. Ich habe mich so gefragt, so Islam und so weiter, so kommt das für mich in Frage und so. Ich bin auch direkt zu denen hingegangen. Ich dachte, Islam, erzählt mir davon, ich habe Interesse daran und so. Und ich sag mal, von diesem Moment an, wo so diese richtige Begegnung mit Islam in meinem Leben, ja, gekommen ist, quasi die Konfrontation, ja, hat sich alles bewegt auf einmal. Ich habe Leute dort gekannt, die selber nicht richtig praktizierten, aber irgendwie immer was Gutes mit auf den Weg geben wollten. Ja. Und durch diese Leute, die dort gewesen sind, ist auch alles ein Stück weitergegangen, sag ich mal so. Die haben mir dann auf einmal Koran gebracht, Bücher von anderen Brüdern, die halt eben geschrieben haben, um, sag ich mal, gewisse Fragen zu klären. So, gibt es einen Gott, gibt es keinen? Subhanallah. Und dann können Sie sagen, auf einer Zeitdauer von 3 Monaten, sag ich mal, habe ich mich so intensiv damit beschäftigt. Und die Sache, das Besondere daran ist, warum ich daran so festgebissen war, meine Lebenssituation. Ich hatte nämlich nichts mehr. Ich bin von einem Ort weggegangen, nachdem ich, sag ich mal, die schlimmste Jahiliyyah, den Höhepunkt erreicht habe, bin ich von dort weggegangen, dann in ein Umfeld innerhalb meiner Familie reinkommen, das mir auch noch quasi den Rest gegeben hatte, wo ich gedacht habe, mein Leben ist zu Ende. Und dann kam es. Und dann hat die Sonne, ist hier neu erschienen. Das war auch so, das war, wie soll man das sagen, wenn man krank ist, man geht zum Arzt, um Medikamente zu bekommen. In diesem Moment für mich, jede Zeile, was ich gelesen habe, war für mich so wie eine Tablette gegen die Schmerzen quasi. Alhamdulillah. Das ist so. فلما جي من الحدود الهولندية ولمدينة دورتموند، فلما كان في مدينة دورتموند فهم يعني قالوا له انت بتشتغل شعاطل وكده، وبعدين اهله كمان زادوا عليه المشاكل، فهو مش عارف يعني يعيش ازاي، اي اهداف في الحياة ما فيش، خلاص جحيم. فلما قالوا له من الحكومة لازم انت تروح على مكان تتعلم على اقل حاجة عشان تقدر تشتغل. فبيقول هناك سبحان الله في أستاذ بيعلمه إيراني ترك الإسلام ودخل في البوذية. فبيقول أنا اتعجبت إنه الشباب اللي هناك ما بيطبقوش الإسلام، يعني مش هم مصلين وكده، بس هم دايما يعني بيقولوا له إزاي تترك الإسلام، إزاي يعني واحد يترك ربنا سبحانه وتعالى ويروح لدين غيره إزاي. فبيقول لي كل مرة أنا استمع، أول مرة يعني بستمع الله وكده، وهم بيتكلموا بس هم بيطبقوش الإسلام، بس بيتكلموا بحرارة عن الإسلام. فده بعدين راح للإخوة دول، فبقول لي يعني سبحان الله الحاجة اللي عجبتني في المسلمين إنه حتى هو لما بيطبقش الإسلام عايز أعطيك حاجة منه، عايز أعطيك حاجة منه سبحان الله. فواحد أعطى القرآن، واحد أعطى كلمة من هنا، واحد وعظه كده. فقال هو يعني الإنسان المريض دايما بروح عند الطبيب عشان الدواء، فأنا كان دوايا ده، أنا كنت مريض فدوايا كان القرآن والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى هداني الله سبحانه وتعالى. قال يعني لما رجع كان مهدوم، يعني ما فيش أي حاجة في حياته لها يعني معنى، فدلوقتي حياته لها معنى سبحان الله. طيب يعني هو بعد ما قرأ ترجمة معاني القرآن دخل على طول في الإسلام، ولا انتظر برهة لحد ما قلبه انفتح وعقله اقتنع كما يقال، يعني ديني فرصة 3 أشهر. هو بيقول يعني الإخوة بيتكلموا معاه وهو بيطرح أسئلة، وبيتلاقى يعني مع إخوة اللي بيقولوا له أنت لازم تعمل كده وربنا وسبحانه ولازم تعب ولازم تدخل في الإسلام وأنقذ نفسك. فبقول يعني مهلة، يعني هي كانت مدة 3 أشهر وبعدين دخل في الإسلام، وراح إلى المسجد أبو بكر في مدينة دورتموند وأعلن هناك إسلام. طيب هو طبعا هو عادة يعني بيرد أسئلة على على ذهن أي رجل يدخل في الإسلام، يقول مثلا التوراة مثلا محرفة والإنجيل محرف، هو نفسه بيسأل نفسه يقول طب ما يدرين أن القرآن محرف أو غير محرف، هل هذا السؤال خطر بباله وتجاوز العقبة، وإن كان تجاوزها كيف تجاوزها؟ sagt halt natürlich wenn man den Islam annehmen möchte, man steht vor vielen Fragen, die unbeantwortet bleiben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn du mit einem Muslim redest, der dich davon überzeugen möchte, dass der Islam der richtige Weg ist, dann würde ich sagen, okay, die Tora ist verfälscht worden und die Bibel wurde verfälscht. Aber wie kannst du mir jetzt beweisen, dass der Koran doch das unverfälschte Wort Allahs ist? Ja? Hast du diese Gedanken gehabt? Wie hast du diese Hürde sozusagen geschafft? Die Sache ist die bei mir, dass ich nämlich genau das gar nicht gehabt habe. Weil in meinem Vorsehen, in der Jahiliyyah, habe ich mich mit dem ganzen Thema überhaupt nicht befasst und ich habe diese Themen nie gehört, quasi. Auch nicht Islam von dem Ort an holländischen Grenzen, wo ich gewohnt habe, davon nichts mitbekommen. Ja. auch durch das Umfeld und so weiter, ja. Und wo ich dann da drin war. So, vielleicht andere haben gesagt Terroristen, ich wusste gar nicht so, dass das eine mit dem anderen zu tun hat, sag ich mal so. Du hast gar nicht zugehört. Gar nicht zugehört. Ja, nee. Und ich war dann schon so weit drin, in dem Moment schon so überzeugt von der Sache, als ich dann zum Beispiel mit meiner Familie geredet habe, mit meiner Tante, die dann meinten, falsch und so weiter, so, da war schon zu spät. Weil ich schon gesagt habe, es gab ein Problem damals, ich habe früher Alkohol getrunken. Ja, und meine Familie hat immer davon abgeraten. Die haben gesagt, lass das sein und so. Und ich habe es nicht gelassen, du siehst mir gesagt. Ja. Du hast den Koran gelesen und von Brüdern gehört und ich habe es sein gelassen. Aha. Und dann meinte meine Tante, wieso glaubst du irgendetwas, das irgendwo in einem Buch steht und nicht mir? Ja. Und dann war die Antwort quasi, weil das Koran ist. Und dein Wort ist nur das Wort von irgendeinem Menschen und nicht das Wort von Allah. Und das war nämlich der Unterschied. Und das hat mich damals schon so gewurmt, dass quasi der Dschihad in mir angefangen hat, in mir, der innere Dschihad, der so dagegen anzugehen, zu sagen, ihr seid nicht das Wort Gottes, ihr seid die Menschen und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer von euch. يعني هو بيقول الحاجة اللي كويسة كانت عنده هو كان عايش في الجاهلية لا عارف مسلمين ولا عارف إسلام حتى لما بدأ يعني يسمع عن المسلمين والإسلام يجي واحد يقول له طب دول إرهابيين قال يعني ما عارفش حاجة تجاوبش فهو يعني لما حتى قال يعني في الجاهلية بتاعته كان يشرب خمر ويسكر وكده فتقول له يعني خالته تقول له أمه ما تشربش اترك الشراب ما يسمعش فلما قرأ القرآن ان الخمر حرام تركها فتعجبه يعني انت بتقرا كتاب انت مش عارف هو يعني من مين وما بتشربش بس يعني احنا بنقول لك ونصحناك واكثر من النصح مش عايز تسمع فقال لهم يعني ده كلام ربنا كان له وقف في نفسي اكتر من كلامكم سبحان الله فهو بيقول الحاجه الكويسه اللي كانت انه انا ما كنتش عارف اي حاجه ولما بدأت يعني أسمع عن المسلمين وأقرأ القرآن حسيت نفسي ما بسمعش على حاجة تانية وده يعني ذكرته أنت في درس سبحان الله تفضل طبعا هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام يعني فهو من أجل نعم الله عليه أنه لم يبحث كثيرا ويبحث عن الشبهات وإلا كانت صدته كما صدت كثيرين يعني كونه يقع في روعه أن هذا القرآن من عند الله وينشرح صدره هذه نعمة من الله عز وجل يعني لو ظل المرء ساجدا لربه من يوم أن يولد إلى أن يموت لا يوفي قدر هذه النعمة لأن هذه الآية أنا أرى والله أعلم أنها تنطبق عليه يعني فمن يريد الله أن يهديه أراد أن يشرح صدره الإسلام بدون أسباب بدون ما يعمل عقله ولا يقول هذا مناقض ولا هذا موافق ولا هذا الكلام الله أخت أنا ديز جنست الله سبحانه وتعالى دي أذان دينا أفايس بس الله سبحانه وتعالى في القرآن لنس الله سبحانه وتعالى مت يمان جود مايند weitet seine Brust für den Islam. Es ist so, dass das wirklich, yani, du hast diese Religion angenommen, aber du hast diesen Kampf nicht durchgemacht, wo viele vielleicht durch diesen Kampf, durch diese ganzen zweifelhaften Angelegenheiten, hört da und sind so viele Sachen, mit denen er erstmal zurechtkommen muss. Wem soll ich jetzt glauben? Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Das musstest du gar nicht durchmachen. Deshalb sagt der Sheikh, diese Eier passt sehr gut auf dich. Ist es so, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala es mit einem Menschen gut meint, tut ihn zum Islam recht leiten, indem er sozusagen seine Ohren zumacht. Das Einzige, was du hörst, Allah hat gesagt, sein Prophet hat gesagt. Alles andere, so, das geht so, prallt so von dir ab. Subhanallah. طيب أنا أولا ألاحظ يعني في أثناء ما هو يتكلم أنه منطلق ولسانه منطلق يعني لا يتلعثم لا يتعثر لا يفكر هذا اللسان يصبح أن يكون داعية الله أكبر واختلف ليه لأنه هو الداعية لا يملك إلا لسانا إحنا عندنا الشيخ الذي يتكلم أو المدرس يعني والتلميذ كل واحد عنده جهاز أنا الجهاز بتاعي مرسل والجهاز بتاعي مستقبل فلا بد أن يكون الجهاز المرسل صالحا والجهاز المستقبل أيضا صالحا حتى يعني يصل التواصل في الكلام فأنا يعني وأنا أستمع له وأنا يعني أميز يعني إذا كان هو بيتكلم بطلاقة وإن طلاقة بيعبر بالفكرة هل هو فكر في أن يوقف نفسه وحياته للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الإسلام الذي حرم منه كل هؤلاء؟ الله يعني أنا في القرآن قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي قاتل نفسك. يعني المسلم ليس كما يصوره الغرب الحقود وحسود وإرهابي والكلام ده، بالعكس أهل الدعوة بالذات تتقطع قلوبهم شفقة على هؤلاء الذين لا يعرفون حر النار. فيعني أنا أرجو أن يستثمر هذا اللسان المنطلق في أنه يعني يقرأ كثيرا عن الإسلام ويتزود باللغة. Also hat dich, Sheikh hat so dich beobachtet, wie du redest, und hat gemerkt, dass jemand bisher sehr frei redet, der nicht viel nachdenkt, der wirklich so das, was er hat, er sagt das einfach aus. Und er sagte, gerade diese Eigenschaften, die sind sehr, sehr gefragt bei einem Da'ya, jemand, der zu Allah subhanahu wa ta'ala ruft. Und er sagt, hast du dir diese Gedanken mal gemacht, so vielleicht dein Leben für die Dauer zu opfern, dass du sagst, weil er sagt, es gibt einen Lehrer und es gibt einen Schüler, der von so. Es gibt ja den Sender und den Empfänger. Mhm. Und genauso wie man bei dem Sender Eigenschaften braucht, genau auch bei dem Schüler, damit ja der Empfang nicht gestört wird. Mhm. Und du hast diese Eigenschaften. Hast du dir Gedanken darüber gemacht, ob du vielleicht in diesem Weg oder auf diesem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht dein Leben und diese Mauhiba, sagen wir so, vielleicht die, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, dass du es nutzt, um für die Religion etwas zu tun? Also, soll ich sagen, manchmal, man denkt schon darüber nach. Ja. Ja, weil es war auch immer, wenn ich mit Leuten geredet habe, wo ich selber konvertiert bin, habe ich selber so gemerkt, so, dass mir da keine Hemmung ist. Und dass es mir selber gut tut, wenn ich Leuten davon erzähle. Allah, klar. Und deswegen so ist für mich da keine Hemmung. Weil ich einfach denke, so Sachen, die wichtig sind, müssen angesprochen werden. Alhamdulillah. Deswegen so generell hat mir das schon immer Freude bereitet, aber ich habe nicht so weit drüber nachgedacht, weil da zu wenig Wissen ist auf jeden Fall. Und so generell Allahu alam, was kommt, das werde ich tun. So, für mich ist ja die Sache die, ich werde das tun, was Allah von mir verlangt, inshallah ta'ala, um ins Paradies zu kommen. Ja. Wenn das Dawa ist, mache ich Dawa. Allahu alam, weiß ich nicht, wenn es einfach Hijra ist, dann ist Hijra. Ja. Wenn ich irgendwo sitzen soll und lernen soll, werde ich lernen, inshallah. Ja. Ja. Das, was Allah von mir will, inshallah, will ich tun. Inshallah. Ja. Ja. Wo ja. عنده الإحساس ده, انه دائما يلتقي مع ناس وكذا, عايز يتكلم. عايز يتكلم عن الدين. وبقول يعني كأني أحس أني يعني ده واجبي. نحو إخوتي ونحو الناس اللي ما يعرفوش الإسلام إنه أتكلم معهم عن الدين. فبقول أنا يعني فكرت في الموضوع ده, أدعو إلى الله سبحانه وتعالى, وقال يعني الأمر بيد الله سبحانه وتعالى, إن أرادني داعي أنا سأمشي في هذا الطريق, وإن أرادني يعني إنه بس يعني أنا أتعلم لنفسي مش هوقف, يعني أنا حبذل جهدي. وهو يعني بدايته إنه عايز يعني دلوقتي يترك هذه البلاد, ولأنه قال المشكلة اللي هنا العلم, أنا عايز أتكلم بعلم, مش عايز أتكلم بأي موضوع أخوض فيه, لأنه يعني العلم هو الحاجز بيني وبين هؤلاء, فأنا عايز يزداد علم وأنطلق يعني إن شاء الله للدعوة إن شاء الله. طيب ثم يعني أخيرا, كيف استطاع يعني أن يكون سببا في إسلام هذا العدد الكبير؟ يعني هو حديث السن يعتبر, يعني ليس له أولا حشمة, يعني ليس كبيرا في السن, يبقى محترم يعني في نظر أمه وجدته وأخته وزوج أمه مثلا, أخوه عفوا, نعم. فإزاي يعني وصل إلى يعني هذا, وكيف كانت المحاورة التي كانت تجري بينهما؟ الشيخ فراكت, الله سبحانه وتعالى ما اختديش zum Grund, dass Familienangehörige von dir den Islam angenommen haben. Und du bist nicht ein erwachsener Mann, wo man sagt, so, den respektiert man und dem hört man zu und so. Du bist ein junger Mann. Man würde man denken, so, was erzählt ihr denn da? Aber wie hast du es geschafft? Welche Gespräche haben stattgefunden, dass das dazu geführt hat? Na, also die Sache ist die, auch früher Jahil, sag ich mal, oder heute Muslim, ich habe immer versucht viel mit meinen Eltern zu reden, mit meinem Bruder zu reden und so weiter. Und ich habe versucht, mir von der Welt und über alles Mögliche eine Meinung zu schaffen, dass ich auch mitreden kann. Ich hatte auch keine Angst davor, zurückzuschrecken, zum Beispiel zu meinen Großeltern zu gehen, mit meinem Großvater so zu reden, obwohl er 5 Kinder hat und nicht eins. Nicht mal ein einziges ist. So, ja. Deswegen so, ist einfach, was du an Wissen hast, was du geben kannst, ja. Das macht nichts von deinem Alter quasi. So. Und deswegen hat mich das persönlich auch mir aufgehalten. So. Und ich war eigentlich immer so ein Mensch, ich wollte auch meine Meinung sagen zu einer Sache. So. Ich habe mich da nicht zurückstecken lassen, so von wegen, du bist erst 18, red man nicht mit. Ja, so. Ich war nie ein Mensch. Wenn du was wusstest, wollte ich das auch geben, so eigentlich. Ja. Und, Alhamdulillah, also so, für mich war das noch nie ein Problem. Eigentlich. Ja, okay, dann machen wir hier. Sheikh Abu Uli, ich bin Insan Daiman, عندي فكرة. تعرف حاجة؟ ولا والجيل ما بيغيرش أي حاجة وفي الدين يعني قال لما دخلت في الإسلام خلاص يعني الحاجة دي يعني ظهرت لي يعني أنا أروح عند جدي أو جدتي عندي حق عايز أقول لو كنت صغير كده بس ده حق أنا عايز أقول قال لما كان كمان يروح عند أغيبه كده راجل عنده 5 أولاد ما يستحيش حق يقول فده ده ده ده اللي يساعده انه يتكلم مع امه يتكلم مع زوج امه يتكلم مع جدته ومع اخوه لانه ده حق فقال انا حياتي كده بعرف حاجه ولازم اقولها وده اللي سهل له انه يتكلم معهم على الدين سبحان الله والمحاورات يعني هو لما كلمهم عن الدين كان في مشاكل يعني عقليه وكيف استطاع أن يذللها يعني؟ أيوة. بشتمت نتيجة عندو دعوة بشفاخنها وبدغيجيون قرادة إسلام وكانين يدي زوجة أكسون هويتة إسلام وانتون داس واسين الميدين زو فبغاتت فيت نتيجة ويستو أوخ الهردن gehabt haben wie hast du geschafft diese Herden so zu zerbrechen und zu ihnen zu gelangen also jetzt innerhalb meiner Familie ja genau Also die Dauer im Prinzip in meiner Familie hat ja mit meiner Mutter angefangen. Ja. Und Alhamdulillah, bei uns war die Verbindung, was das Reden und so weiter angeht, diese Sachen größer als Fragen, die im Raum stehen über diese Sache. Subhanallah, wenn ich meiner Mutter Bücher gegeben habe oder ich habe ihr erzählt, ich habe ihr versucht zu erklären, warum ich das tue und subhanallah, was sie damit gewinnt, nicht verliert. Ja. So, und vor allen Dingen auch so, man muss beide Seiten sehen. Ja, du kannst nicht über positive man kann nicht nur über die schlechten Dinge sehen, reden und so weiter. Ja. Sie hat natürlich auch diese typischen Sachen geäußert, aber die waren schnell vom Tisch. Also ich wollte mich damit auch nicht aufhalten. Und ich habe hier versucht, so diese Sachen, diese klaren und wichtigen Dinge aufzuzeigen, auch was passiert, wenn sie das nicht tut, die Konsequenzen, dass wir schnell bei dem Thema angekommen waren, warum konvertierst du nicht? Ja? So, ich hatte keine Lust, mich lange damit aufzuhalten, was das Negative ist. Auch Bruder haben immer zu mir gesagt, wir können über Verbote, so können wir eine Stunde sprechen, über das, was als Belohnung ist, können wir Tage sprechen. Ja, so war die Sache. Und das war immer... Du hast dich eher mit der frohen Botschaft immer beschäftigt. Genau. وبقول يعني لما بدأ يدعو أول واحد دعا أمه للإسلام فكان يجيب لها كتب هي تقرأ الكتب وكذا فهو قال أنا ما كنتش أدخل معاها في الحوارات اللي ليه ومش عايز ومش فاهمة وما في لا فهو كان يتكلم يتركها حتى ولما يتكلم معاها يتكلم على الإيجابيات وبعدين لما تيجي الإيجابيات تقول لها ده في الدين وإذا عملت كذا في أجر كذا يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ويدخلك الجنة وبعد الجنة فيها حاجات وبعدين لما في حاجات هي تسأل فيها عادية هو يعني عادية فقال ما احنا ما ناخدش وقت كتير ما نتكلمش عليها وبعدين بعد الحوار ده يقول لها طب انت ليش ليه ما تسلميش بعد الحوار ده يعني يعني ربنا يعطيك وربنا يغفر لك وربنا يدخلك الجنة وبعدين الإسلام لسه مش عايز تترك سبحان الله فده سهل الطريق لي سبحان الله يا والله هذا يعني فقه أنا شايف أنه فقه عالي يعني ليه لأي إنسان لما يبتدي بالإشكالات يوقف الدنيا لكن لما يبتدي الإيجابيات يعني من اتقى الله سبحانه وتعالى دخل الجنة إذا كان كافرا وفعل كل شيء فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كأنما ولد الآن وذلك نحن يعني نغبط إخواننا الذين أسلموا يعني كل ما مضى من حياتهم سقط كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجوب ما قبله، وقول الله تبارك وتعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فدي هذه فرصة ذهبية يعني، فجيد جدا الحقيقة أنه هو يتكلم عن الإيجابيات، والإنسان في الإسلام بطبعه يميل إلى الترغيب. وأنا يعني أختم بالنسبة للأخ موسى وأنصح يعني شبابنا من المسلمين في البلاد الإسلامية العربية أن كل رجل لو كان له هدف، والهدف ده يعني ليس بالضرورة أن يكون كبيرا واسعا، يعني أنا أسكن في عمارة فلتكن هذه العمارة هي دنياية لا أتجاوزها إلى العمارة الأخرى. هذه العمارة فيها 10 شقق مثلا، تمام؟ 10 شقق دي فيها كل شقة ممكن يكون فيها 5 6 بالكلام ده، يبقى أنا حياتي أكرس حياتي وكل مواهبي لهذه العمارة. إن استطعت أن أجعلها تلتزم هذه العمارة، أنقل على العمارة اللي بعديه، والعمارة اللي بعديها أنقل على اللي بعديه. ممكن أخذ أنا لو همتي علي أخذ الشارع الذي أسكن فيه، تمام؟ مش لازم أطلع وأحلق بجناحين في جو السماء وأنا فوقت يعني حاجة يعني أصلاً صغير يعني عايز أقول يعني هذه الطاقة التي يعني هي عند كل محب لدين الإسلام ينبغي أن تكون في حيز ضيق، فإذا نجح فيه انتقل إلى غيره. لو كل مسلم اعتقد هذا الاعتقاد في نفسه لا ملأنا الأرض بهذا الاعتقاد، لكن بكل أسف أحيانا الإنسان يعني يحلم بما هو أكثر من طاقته فيحصل له نوع من الإحباط. وأنا الحقيقة يعني فخور وسعيد بتجربة موسى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له وأن يكون في طليعة الدعاء، وألا يخالف قوله فعله. ده مهم جدا، مهم جدا الكلام اللي أنا بقوله وقلته الكريم وقلته لمحمد الصالح، والكلام ده لا تنظروا إلى أحوال المسلمين وتأخذوا الإسلام منهم وتقيسوا دين الله عز وجل على أفعال المسلمين، بل لابد أن يأخذوه من المعين الصافي من القرآن والسنة اللي هو المثال. فأنا أرجو أن هو برضو يعني وهو يدعو أن يكون صادقا وألا يخالف قوله فعلا. هذه وصيتي له في آخر الكلام. Also Schicht darüber gesprochen und يعني die Erfahrung die du gemacht hast und dass er wirklich sehr glücklich darüber ist, dass er dir begegnet ist, und er sagt halt, dass er auch durch dich sozusagen zu den Muslimen sprechen möchte. Und er sagt so, genauso wie du dieses gemacht hast, dass du bei deiner Familie angefangen hast und so, dass man vielleicht, wenn man jetzt in einem Hochhaus wohnt, verstehst du, dass man jetzt nicht so fliegt durch die Gegend und sagt, okay, ich möchte jetzt Bonn oder irgendwas zum Islam rufen. Nein, die Leute, die jetzt in diesem Haus wohnen, in diesem Gebäude wohnen, die rufe ich zum Islam. Und wenn ich diese Arbeit da erledigt habe, dann gehe ich vielleicht zu dem nächsten Gebäude. Oder ich nehme die Straße gerade, weißt du, von Nummer 51 bis 101. Und dass man das macht, warum? Weil viele Leute nehmen sich sehr viel vor, haben vielleicht eine Vorstellung von einer Sache, aber wenn es um die Umsetzung kommt, bleiben sie stehen. Und Sheikh sagt, wenn jeder das umsetzen würde, dann würde sich dieser Gedanke verbreiten unter den Muslimen, und dann hätten wir auch sehr, sehr viel Früchte dadurch ernten können. Das ist das eine. Das zweite, sagt er, dass du auf jeden Fall in diesem Bereich der Dauer dich einsetzen solltest und gucken, dass du vielleicht da aktiv werden kannst, dass du etwas machen kannst. Und er bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass du auf diesem Weg standhaft bleibst. Und er sagt, wenn du die Leute zum Islam rufst und zu den Leuten gehörst, die zum Islam rufen, dass das, was du sagst, nicht dem widerspricht, was du tust. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das sogar im Koran gesagt. O ihr diejenigen, die Iman erlangt habt, wieso sagt ihr, was ihr nicht tut? Ja? Und das würde immer deine Stellung bei den Leuten, die du zu Allah rufst oder ermahnst oder warnst, es würde immer deine Stellung bewahren. Aber wenn du etwas sagst, aber du tust was anderes, das würde deine Dauer zerstören. Deshalb, das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Und natürlich, er sagte auch, dass wir Muslime, gerade diejenigen, die den Islam angenommen haben, beneiden. Also du kommst in den Islam rein, hast dich gewaschen von deinen ganzen Sünden. Du bist ein neuer Mensch. Und Rasul Sallam hat gesagt, dass der Islam alles, was davor war, zerstört, löscht. Und Allah im Koran hat gesagt, spricht zu den Kuffar, zu denjenigen, die gegen den Islam sind oder gegen der Wahrheit sind. Wenn sie den Iman annehmen, wird ihnen Allah vergeben. Subhanallah. جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك فيك يا موسى. حياك الله. طيب أخونا داود. حياك الله. أهلا وسهلا. أخونا داود أسلم منذ 5 سنوات. أيوة. وذاق طعم الإسلام. فإحنا برضو إحنا نتعرف يعني على يعني قصة إسلامه. أنا أول مرة ألتقي في داود وألتقي مع الأخ موسى. وكنت حريصا حينما سمعت قصة إسلامهم على أن برضو أنظر ونسأله بعض الأسئلة. وأنا شايف أن موسى داود متسنن, يعني يمكن موسى هذا كوسج ليس له لحية. أنا ولا لماذا لا يفعل لحيته؟ ليس له سبحان الله, ده بيكسن شيء ما فيش حاجة بتخرج يعني. لا هو ضروري يعني برضو نقول برضو ضروري اللحية, لأن اللحية دي هي المعلم الذي يميز المسلم عن غيره. يعني انت عارف كل دولة لها علم. أيوه. كل دولة علم. أيوه. والعلم يبقى محترم دائما يرفع على قائمة البنايات. أيوه. ولا يستطيع أحد أن يمسك العلم يمسح به الحذاء مثلا. ليه؟ لأن هذا يقول لك شرف الدولة. أيوه. شرف الدولة. فإحنا يعني الأخ مثلا داود لو ما مشى في الشارع لا يختلف أحد على أنه مسلم. ليه؟ لأن العنوان ظاهر. وهذه ميزة كبيرة جدا لا يصل إليها كثير من المسلمين. بعدما اختلطت أزياء المسلمين مع غير المسلمين لم يعد أحد يميز هذا من ذاك. أيوه. وطبعا بينبني على التمييز حقوق. أيوه طبعا. فأنا الأول أسمع من داود يعني حكاية إسلامه. أيوه. Ich habe gesagt, er hat gesprochen über den Bart und seine Wichtigkeit, und das ist sozusagen, was uns auch auszeichnet und unterscheidet von anderen. Und er sagte, genauso wie jedes Land so seine Flagge hat, die in die Höhe dann gezogen wird, genauso ist das, wenn du auf die Straße gehst, gibt es keinen Zweifel daran, dass man was achtet, sein muss. Und gerade dadurch gibt es auch Pflichten. Gibt es auch Pflichten, die wir einander gegenüber geben müssen. Ja, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Recht des Muslims gegenüber des Muslims sind 5. Ja, so, jetzt Sheikh stellt die Frage, deine Geschichte, wie hast du den Islam angenommen? Was hat dich vom Islam überzeugt? Vielleicht, vielleicht kann ich vorher eine ganz kurze Frage sagen, weil es wichtig ist. Ja. Weil wir haben schon mal so ein Video gemacht und die Leute haben es gesehen. Ja. Alhamdulillah, sie haben sich sehr gefreut und sie haben mich aber auch sehr gelobt. Ich würde einmal sagen, weil auch das die Muslime in der arabischen Welt sehen, dass ich wirklich nur ein Sandkorn in der Wüste bin, Allah, und dass man hier nicht sehen soll, dass ich irgendwas Besonderes bin, sondern dass sie auch sehen sollen, diese Macht von Allah subhanahu wa ta'ala, dass auch wenn sie Sünden haben, die hochgehen bis zu den Bergen, Allah hat mich aus dem Kuffer in den Iman geholt. Und was für eine Macht von Allah. Allah. Das heißt, die Leute sollen nicht verzweifeln, auch wenn sie Sünden haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie. Das heißt, dass sie Allah loben und nicht denken, dass ich irgendwas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. هو قبل ما يتكلم كان في نقطة عايز يتكلم فيها, قال يعني الكلام ده قاله مرة والناس يعني شافوه وتكلموا عنه, بس قال أنا يعني رملة في صحراء, يعني عبد من عباد الله سبحانه وتعالى, وقال الناس اللي حيشوفونا ويعني ما يفكروش ان احنا حاجة يعني خارقة, كلنا عباد الله سبحانه وتعالى, بس هم يشوفوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى ازاي بيأخذ كافر من الكفر وبدخلوا في الإسلام وبيشرح صدره للإسلام. وهم يعني إذا هم عايشين في معصية وعايشين في كده أو بعيدين عن الله سبحانه وتعالى, فيلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه رحمته وسعت كل شيء. فده أول كلام كان عايز يبدأ فيه. طيب أنا عايز أقول إنه الإنسان عادة بعد ما بيسلم لو كان عاقا لأبويه بتلاقيه بيبر أبويه حتى لو كان كافرين. أيوه. مثلا لو كانت أخلاقه سيئة في البيت مثلا او مع الناس او الكلام ده باخلاقه بتبقى كويسه, هذا الكلام اهله مثلا هل لاحظوا تغيرا عليه قبل الإسلام وبعد الإسلام بحيث يغريهم هذا التغير أن يسلموا؟ أزغتوا wenn man den Islam angenommen hat, dann erfährt man die Güte zu den Eltern und so. Und wenn man vorher vielleicht viel Probleme mit seinen Eltern hatte oder Streitereien oder Respektlosigkeit oder kennst du so, dann auf einmal durch den Islam verändert man sich. Haben deine Eltern diesen Unterschied an dir gemerkt? Ja. In der Familie? Ja, haben sie. Genau, also das ist auch das, was dem der Islam noch gibt. Ja. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie auf der Straße, nicht jeder kann fahren, wie er möchte, es gibt bestimmte Ordnung. Und natürlich auch vorher habe ich immer versucht, mit meiner Mutter sehr, sehr gütig zu sein. Aber durch den Islam nochmal bestärkt, weiß ich, dass die Zufriedenheit meiner Eltern mit der Zufriedenheit von Allahs Vater zusammen sind. Das heißt, man hat nochmal eine Sache, die einem auch nochmal so einen Rückhalt gibt, ja, noch bemühter so einen zu sein. Ansporn auch. Natürlich auch das auch versuchen, und das, weil die Mutter auch einem so sehr am Herz liegt. Ja, ja. Wenn man es schon nicht schafft, weil man selber es nicht kann, sich vielleicht recht zu leiten, aber so gut wie möglich zu behandeln. Und Alhamdulillah, wirklich durch den Islam, da hat meine Mutter auch gemerkt, auch wenn natürlich der Shaitan immer Wes macht, aber gemerkt, dass ich, wenn ich mein Leben vergleiche, vorher und nachher, komplett anderer Mensch war. Und sie hat es auch gemerkt. Ja. Und das vielleicht auch an die Muslime, die das sehen, was für ein Geschenk das ist, selber erstmal Muslim zu sein. Weil wenn man weiß, dass man seine Mutter, die man so sehr liebt, und sieht, und man weiß, wenn sie so stirbt, in welche Richtung sie geht, dann ist das wirklich, was einem sehr, sehr wehtut. Und man kann halt wirklich nur versuchen, das Beste zu tun. Ja, aber auf jeden Fall, wenn man es vergleichen möchte, ist es ein Riesenunterschied. Obwohl ja ein Insan in seiner Karriere Muslim, يعني بيكون مشاكل بينه وبين أهله, بس لما بيدخل في الإسلام فخلاص أول حاجة بيتعلمها إنه في بر الوالدين, وإنه رضا الوالدين, يعني رضا رب سبحانه وتعالى في رضا الوالدين, فبتلاقيه يعني بيكون أعمى بيفتح يشوف دي الست دي اللي أنت بتزعق لها وقف لها, لا دي أمك. فبقول يعني سبحان الله, حتى في حاجة خطرت على باله, إنه يعني سبحان الله يمكن دي حتى لما الإنسان يسلم وأمه بتكون كافرة, فهو بيحسن إليها وبيحسن إليها وبيغير نفسه عشان يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهديه. فبقول طبعا في تغيير بين الحياة ككافر يعني كغير مسلم, لما أخذ الإسلام اتغيرت الحال, كل الحال اتغير, وأمه يعني بتحس بده, أمه بتحس بده, مع إنه بيقول في يعني أحيان بتشوفها كده يعني في وسواس كده وبعدين ضد المسلمين وكده, بس هي مقتنعة إنه الإسلام غير حياته وغير يعني معاملته مع أمه سبحان الله. حد من أسرتي أسلم؟ أيوة. Gibt es jemand von deiner Familie, den der Islam angenommen hat? Nein, und das war meine Schwester, und das ist auch genau diese gleiche Geschichte, auch mit dem Verhalten zu meiner Mutter. Ja. Meine Schwester hat mir erzählt, warum sie Muslima geworden ist, weil ich habe es selber erst noch nicht gemerkt. Erst als sie zu mir gekommen ist und unbedingt zu einem Vortrag mit wollte, dass sie gemerkt hat, sie wusste, wie ich vorher war, mal von meinem Verhalten, und sie hat gemerkt, wie ich mich verändert habe. Und sie hat heimlich, meine Bücher genommen, heimlich gelesen, und sie hat sogar in der Zeit einen Brief geschrieben, den sie mir gezeigt hat, dass sie sich gewundert hat, warum rede ich auf einmal so mit meiner Mutter, warum bin ich immer zu Hause, warum gehe ich nicht mehr raus, warum. Also sie hat diese Veränderung gemerkt, und sie war sehr positiv. Und dadurch hat sie sich sehr heimlich damit beschäftigt und ist dadurch auch handelnd. ده هو السبب يعني دخولها في الإسلام, شافت إنه الواد ده اللي كان بيزعق لأمه وبيعملها بطريقة مش كويسة, دخل الآن هو مسلم فمعاملته لأمه اتغيرت, الله أكبر. فذهبت إلى غرفته لما بيكونش في البيت يعني, فتقرأ في الكتب, حتى قال إنه كانت عملت مذكرات على بعض الأقوال والأحاديث وكده, وكتبت مكتوب كمان يعني شافه بعدين. فبقول ده هو كان السبب إنه يعني أخته دخلت في أسلمت يعني أسلمت من, من, من طريق يعني هو تغيره كإنسان, أخلاقه تغيرت, كلامه تغير, كان زمان يخرج من البيت ما يرجعش, دلوقتي قاعد جنب أمه عايزة إيه أروح أجي, فحسك سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, يعني كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن أنا لفت نظري في كلامه, وإن كان فيه شيء من التواضع وهو مطلوب, لكن أرجو ألا يعود بمعنى سلبي عليه. يعني هو لما قال أنا ما أنا رملة إلا رملة في صحراء واسعة, لا, أنا أريد أن أقول له لا تحقرن نفسك, يعني ليس هناك عظيم من العظماء في أي مجال من مجالات الحياة. لو سألته هل كنت تعتقد في يوم من الأيام أنك ستصير إلى هذه المنزلة؟ يقول أبدا لا. كل يعني حتى لو أخذنا علماء الدين علماء الشريعة مثلا كالأئمة الأربعة والإمام البخاري ومسلم وهذه السلة الكبيرة وسألته هل كنت تتصور أن تكون إمام الدنيا أو أن يتبعك ملايين على مذهبك الفقهي مثلا أو أيوة. أبدا يقولون لا. فهو لا ينبغي له أن يحتقر نفسه. أيوة. هو يستطيع داود بإذن الله تعالى أن يفتح الله عز وجل به بلادا بأكملها الله أكبر. وهو فرد واحد طالما أنه يعني عنده الصدع الحق. يعني موسى لما تكلم وقال أنا عندي الجرأة أن أقول ما أعتقد. أيوة. في أي مكان أتكلم ما أعتقد. ده نوع من العزة. أيوة. من الاعتزاز بالحق. وده شيء مهم جدا. في بعض الناس يخجلون في غير مواضع خجل. أيوة. أيوة. يعني إيه يعني يستحي أن يتكلم. أيوة. يعني أنا في في بعض الناس كنت أنا مسافر في بعض البلاد الغربية. أيوة. وأردت أن أصلي المغرب. فبعض الإخوة اللي هم يسكنون في هذه البلاد من العرب يعني بس يسكنون في هذه البلاد. قال يعني احنا لو صلينا هيتفرجوا علينا وما نقدرش نصلي وهيتلموا علينا ويتفرجوا علينا ويبقى فرجه. قلت له ما تلموا. فقال لا تعال نصلي في الطرقه دي. قلت له انا لن اصلي الا في هذا المكان والناس كلها تيجي وتتفرج علينا. ايه الاشكال يعني ما هو الاشكال؟ لعل الله سبحانه وتعالى يهدي. انا عايز بس يعني داود يفهم هذه الحقيقه. كوني أتطلع إلى أن أكون مصلحا وأن إمكاناتي بإذن الله تبارك وتعالى تكون كبيرة لا ينافي أن أكون متواضعا في ذاتي عشان بس ما أصلش نوع من التضارب ويقول أنا ما أنا إلا رملة أو عبد من عبيد الله المحتقرين أو الكلام ده. أنا هذا مطلوب لأن هذا تواضع. ولكن في نفس الوقت الجانب الإيجابي الذي يتحدث عنه لابد أن يعني يعرفه. سبحان الله. Also Sheikh hat gesagt, die Art und Weise, wie du redest und so, ist wunderschön. Aber man merkt auch bei dir, dass du ein sehr bescheidener Mensch bist. Und sagt so, es gibt so Situationen, wo die Bescheidenheit wirklich verlangt wird. Aber es gibt auch Situationen, wo die Bescheidenheit keinen Platz hat. Aber es hat nicht mit der Überheblichkeit zu tun. Der Moslem ist jemand, der auch stolz ist, diesen Islam zu haben. Und die Sheikh hat gesagt, wenn du heute die vier Imame fragst und diese ganzen großen Leute oder einen Herrscher fragst, hast du jemals im Leben gedacht, mal Herrscher zu werden oder dass du eine Rechtsschule hast, wo vielleicht Millionen dir folgen in dieser Schule? Der wird dir sagen, nein. Weil man bleibt ja sowas nicht. Deshalb, Sheikh sagt, dass du diese Bescheidenheit, die du hast, das ist eine sehr, sehr positive Sache, aber dass sie dann in Situationen benutzt, wo sie wirklich verlangt wird, aber dass man jetzt sagt, zum Beispiel, ich bin nur ein Körnchen, weißt du, in einer weiten, großen Wüste oder so, das sind Sachen, die der Muslim von sich nicht denken sollte. Warum? Ich bin ein Diener Allahs. Und der Sheikh wiederholt immer einen Satz, der immer sagt, erhebe deinen Kopf, denn du bist ein Muslim. Steh so, du hast die Wahrheit mit dir. Steh so, du bist ein Mensch, der sein... Gerade diesen Kopf, du tust deine Stirn auf dem Boden, die höchste Stelle, nur für Allah subhanahu wa ta'ala, für niemand anderen. Das heißt, ich muss bescheiden, das ist verlangt, bescheiden zu sein und zurückhaltend und all diese Sachen, aber in bestimmten Situationen, da muss man schon entschlossen sein und zeigen, dass man wirklich sich nicht schämt oder sich nicht, das heißt, diese Verachtung oder so, dass man die nicht braucht. Inshallah. Also das wollte er dir inshallah sagen. Und natürlich, wenn wir das sagen, wir sagen das auch allgemein, dass auch die Muslime davon lernen können. Sheikh, Yanita, Bitkarre, Bitkarre, Bitkarre, Bitkarre, Bitkarre, Bitkarre, Bitkarre, Bitkarre, Bitkarre, Bitkarre, Stolz durch die Wahrheit. Siehst du? Nicht stolz. Nein, stolz. Ich bin stolz, weil ich der Wahrheit folge. Alhamdulillah. طيب هو داود بيعمل ولا du arbeitest? Nein. Was machst du? Ich habe damals bei der Bank gearbeitet, ja. Als ich Muslim geworden bin, aber Alhamdulillah, umso mehr man sich beschäftigt mit der Religion, habe ich den Job dann gekündigt und habe jetzt seit ungefähr einem Jahr also die erste islamische Finanzberatung in Deutschland gegründet mit Brüdern. Ja. Und ja, das ist halt eine Sache, wo wir halt gucken, dass wir den Muslimen auch im Bereich Banken Möglichkeiten geben, das auch halal zu machen. Subhanallah. Die armen Banken, ne? Wenn die alle jetzt kein Staran für die Bank. فبقول يعني هو من نفسه بقول يعني سبحان الله لما الواحد بيكون أعمى بيفتح يعني بيشوف الحق خلاص الواصل ما مش عايزه فترك العمل ده هو بيشتغل بس كريم يعني فبقول لهم يعني مساكين البنوك دلوقتي مش فيش حد عايز يشتغل عندهم سبحان الله فبقول ترك والآن يعني بيشتغل في جمعية للمسلمين وهم بيعملوا حل فالحمد لله رب العالمين يعني مستريح كثير الحمد لله رب العالمين يعني كله يعني كما قال الله عز وجل ولله ميراث السماوات والأرض إن شاء أغناه سبحان الله وإن شاء قناعه لأن القناعة إنه أن أن أن أن, أن أن يضيق الله عينه سبحان الله العين برغم أنها صغيرة إلا أنها تبلع الكون كله برغم أنها صغيرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان ابن آدم واديا من ذهب لقال لو أنا اثنين ولو كان لو اثنين لقال لو أنا لي ثلاثة ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب الله وتاب الله على من تاب يعني هذا العين برغم صغرها إلا أنها تسعى الكون كله فهو إذا عينه يعني لم يضيقها الله سبحانه وتعالى لن يشبع من أول الدنيا كلها يعني ارضى بما قسم الله الشيخ زخت diese Zufriedenheit ist eine sehr, sehr gute Sache. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und Allah subhanahu wa ta'ala gehört das Erbe der ganzen Welt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, macht dich zu einem Reichen. Aber er macht dich auch vielleicht nicht zu einem Reichen, aber zu einem zufriedenen Menschen. Und das Auge, obwohl es ganz klein ist, sieht wirklich viel mehr, als sie darf. Und Rasulullah sallam sagt auch, wenn der Mensch ein See von Gold hätte, yani ein Reichtum, und er würde sagen, ich hätte gerne noch einen dritten, einen vierten. Und letztendlich das Einzige, was das Auge des Menschen fühlt, ist der Sand. Ist der Sand. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala, wie das Auge ist und wie das funktioniert, wenn er einen Menschen zufrieden macht, macht er ihn, dann wird das Auge das sehen, was ihn zufrieden macht. Subhanallah, ja. Und der Prophet Muhammad sagte, sei zufrieden mit dem, was Allah dir gegeben hat, bist du der Reichste unter den Menschen. Das ist Reichtum. Die Zufriedenheit mit dem, was man hat. Subhanallah. طيب انا ختاما يعني اوصي موسى وداود بأن يكون عضوين فاعلين في الإسلام. أنا يعني إحنا بنقول الإسلام مليار وربعمية مليون مش عايز يبقى مليار وربعمية مليون واثنين أرقام لا أريد أريدهما أن يكون مجرد رقمين في الإسلام. أنا عايز في بلاد فتحت برجال ولا يهزم صاحب اعتقاد قط مهما كان وحيدا ومهما كان فريدا فانا عايزهم برضو يعني يفهموا هذه الحقيقة ولا ينسوها ابدا واذا احسوا بنوع من الضعف البشري الكلام ده لابد ان يلجأوا الى عالم من العلماء حتى يذكرهم بهذه الحقيقة ويعني دي ختام وصيتي لهم. Also zum Schluss, Sheikh hat eine Ermahnung, eine Erinnerung an euch beide und sagt, dass ihr zwei aktive Muslime sein sollt. Nicht, ich meine, wie viele Muslime gibt es jetzt? Verstehst du? Dann seid ihr jetzt noch zwei Muslime, die dazu gekommen sind, aber das sind nur Zahlen. Nein, seid aktive Menschen. Und Sheikh hat schon vorhin gesagt, ich habe das vergessen, hat gesagt, du solltest stolz darauf sein, der Wahrheit gefolgt zu sein. Warum? Weil du weißt nicht, vielleicht durch dich, Allah subhanahu wa ta'ala, eröffnet Tore, eröffnet Möglichkeiten, die du niemals vorher yani, davon geträumt hast oder gedacht hast, bin ich in der Lage, sowas zu machen? Deshalb ein Moslem ist ein aktiver Mensch, der arbeitet, der denkt, der vielleicht auch um sich herum Situationen sieht, die er verändern kann. Dann sollte man daran machen und sollte nicht einfach die Hände so tun und sagen, okay, ich habe nichts damit zu tun, ich bin jetzt Moslem geworden, Alhamdulillah, die anderen sollen wirken. Nein, ihr habt Möglichkeiten, ihr habt sehr gute Eigenschaften, ihr habt sozusagen auch das Denken. Das Denken. Gerade ein Mensch, der an etwas denkt und glaubt, den ist man nicht zu besiegen. Es gibt Leute, die sind gestorben oder die haben ihr Leben beendet für etwas, was eigentlich sinnlos ist, aber weil die so fest daran geglaubt haben, sind sie angekommen. Und das wissen Muslime, wir folgen al-Haq. dann sollten wir aktive Muslime sein, die für die Religion dies tun. Und du weißt nicht, wodurch Allah subhanahu wa ta'ala deine oder meine oder von irgendeinem anderen die Stufen erhebt im Paradies der Al-Qiyama. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit euch standhaft machen und dass wir sagen und tun, und dass das wirklich miteinander übereinstimmt. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. حياك الله يا موسى حياك يا داود بارك الله فيك.